sieben Tagen. Oh Herr, ich muss dir sagen, die Erde ist schön. Aber mir scheint, du hast den Gästen das Wichtigste vergessen. So wird es nicht gehen. Menschen brauchen auch Musik und Gesang, fröhlichen Klang, ein Leben lang. Aber unser Herr Gott richtet und spricht, du denkst an Böhmen nicht. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht jedes Stück. In diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musikant. Heute erklingt zu jeder Stunde ein Lied wie Rosamunde in Moll und in Dur. Die Blumen, wie sie mit schönen Tönen die ganze Welt verwöhnen, wie machen sie's nur? Mitten in New York, in Rom und in Bern, auf Inseln ganz fern, da hört man es gern. Plötzlich dreht der Wind dir Töne ins Ohr, das kommt dir böhmisch vor. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht jedes Stück in diesem Wunder.